Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit musikalischen Glanzlichtern des Jahres. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Na obličej slunce kreslilo mi miliony teček. Řeka teče mezi stromy řeka teče. A já chodím, bloudím jako tichá řeka mezi lidmi všemi. Hledím k zemi, co mě čeká, co mě asi čeká v zemi. Podzemní prameny, potoky neznámé, slova jsou znamení, významy neznáme, hledáme kořeny, nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí, podzemí bloudíme marně a přece. Pak to byla z těch mých lásek, která zlomila mě. Kdo mi rámě podá zase, kdo mi zase podá rámě. Stojím před výlohou, vidím jen svůj obrys skleněný a matný. Nejsem dobrý, nejsem špatný, já jsem dobrý, ba i špatný. Podzemní prameny, potoky neznáme, slova jsou znamení, významy neznáme, hledáme kořeny, nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí. Pod zemí bloudíme marně a přece. Ein sonderbares Jahrhundert. Divné století heißt eine CD des tschechischen Singer-Songwriters Jaromír Nohavica. Aus dieser Platte war gerade das Lied Unterirdische Quellen zu hören, Podzemní prameny. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an Klaus Krolms, der mich dieses Jahr auf die schöne Platte aufmerksam machte und auch Texte daraus übersetzt hat, damit ich Ihnen heute Nacht erzählen kann, wovon dieses Lied handelt. Im Refrain heißt es: Unterirdische Quellen, unbekannte Bäche. Worte sind Zeichen, deren Bedeutung wir nicht kennen. Wir suchen die Wurzeln, wissen nichts darüber, irren in der Unterwelt, vergeblich, aber doch. Die beiden Strophen handeln von Innensicht und Liebesschmerz. Auf mein Gesicht zeichnete die Sonne Millionen Punkte. Zwischen den Bäumen fließt ein Fluss und ich gehe, irre zwischen den Menschen, schaue zur Erde, was mich wohl erwartet, was mich in der Erde wohl erwartet. Welche von meinen Lieben war es, an der ich zerbrach? Wer gibt mir wieder die Hand? Ich stehe vor dem Schaufenster und sehe nur den eigenen Umriss, gläsern und matt. Ich bin nicht gut, ich bin nicht schlecht, ich bin gut und auch schlecht. Soweit der tschechische Sänger und Liedermacher Jaromír Nohavica in dem Lied über die unterirdischen Quellen. Es erschien 1996 auf seinem Album Divné století. Das nächste Lied hat den Titel Man versteckt alles vor uns, man sagt uns nichts. On nous cache tout, on nous dit rien. Yeah. réfugié la ferme à Saint, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache caché, cache tampon. Dans la maillarée, par campion, ce sont les rois de l'information. Achetez notre disque, achetez notre disque, achetez notre disque. Nous aimerions acheter la place Ferrari pour pouvoir cultiver tes radis. d'où l'on a chanté. Mais c'est toujours pareil, les vieux ça ne leur plaît pas. Peut-être qu'après coup les copains ça réussira. Das war ein Ausflug in frankophone Klanggefilde. Los ging die Trilogie mit einem Hit von Jacques Dutronc, vermutlich aus den Jahren 66 oder 67. Dutronc hatte die musikalischen Ideen bei seinen Hits, die durchaus bemerkenswerten Texte schrieb der Schriftsteller Jacques Lanzmann. Dutronc war damals künstlerischer Leiter des französischen Vogue-Labels, und da er niemanden fand, der die Texte von Jacques Lanzmann singen wollte, machte er es eben selber. Eine ganze LP mit lauter Jacques Dutronc-Hits ist mir dieses Jahr auf einem Flohmarkt in die Hände gefallen. Danach gab es eine Gruppe aus Quebec, Kanada. Les Sequelles heißt das Quartett. Die Band, bekannt vor 10 Jahren hauptsächlich mit Coverversionen von 60er-Jahre-Hits aus dem französischsprachigen Teil Kanadas und mit Songs von Serge Gainsbourg oder Jacques Dutronc. Inzwischen haben sie ihr zweites Album veröffentlicht. Fast alle Songs sind Eigenkompositionen im stilsicher nachempfundenen 60er-Jahre-Kostüm. Mal klingen sie nach Psychedelia, Marke Birds anno 1967, mal wie die Beatles 1963 bei I Saw Her Standing There. Bei dem letzten Song der frankophilen Trilogie war das die Vorlage. Und der Song hieß bei der Band Les Sequelles Achetez notre disque, was so viel heißt wie Kauft unsere Platte. Tes chansons cruelles heißt das Album Nummer 2 von Les Sequelles aus Quebec. Die Platte erschien im Februar dieses Jahres. Hier ist Musik von einem Album, das Der Faden heißt, Le Fil. Thank you. erfolgreichen französischen Ensembles Nouvelle Vague. Camille heißt die Sängerin schlicht. Die Platte beginnt in meinen Ohren relativ unspektakulär mit mildem Trip-Hop, aber dann wird die Musik offener für Experimente, minimalistische Experimente. Camille und ihr Produzenten Matthew Kerr haben sich zum Beispiel getraut, alle Lieder der Platte auf ein und demselben Grundton aufzubauen. Dieser Grundton ist der im Albumtitel angesprochene rote Faden. Dieser eine Grundton verbindet die einzelnen Tracks und ist fast ununterbrochen, auch während der Songs, die ganze Zeit also über wahrzunehmen, mal deutlicher, mal mehr in den Hintergrund gemixt. Mehr als 10 Minuten nach Ende des letzten Songs ist dieser in eine Endlosschleife geloopte Ton noch immer zu hören, was eine äußerst beruhigende Wirkung haben kann. Dass diese Art Eintönigkeit im Laufe des Albums nicht langweilig wird, ist Teil der Meisterleistung von Camille und Matthew Kerr. Le Fil heißt das zweite Soloalbum von Camille, es erschien in diesem Jahr. Die Wurzeln der musikalischen Zusammenarbeit des nächsten Duos liegen ebenfalls in Paris. Geboren wurden die beiden Schwestern Sierra und Bianca Cassidy in New York. In ihrer Kindheit wurden die beiden getrennt. Eine wuchs in New York auf, unter anderem mit Gospels und Spirituals. Die andere ging als Teenager nach Paris und erst Jahre später begann sie in Paris mit ersten gemeinsamen musikalischen Abenteuern. Im Herbst 2002 kam die zwei Jahre jüngere Bianca Cassidy nach Paris und nach 8 Monaten gemeinsamer Arbeit im Heimstudio war ein erstes Album fertig. Es erschien anno 2004 und in diesem Jahr gab es bereits Album Nummer 2, Noahs Arche heißt es, Noahs Ark. Zu hören war gerade die Eröffnungsnummer dieser Platte, K-Hole. Die Platten der beiden Schwestern finden sich im Regal unter dem Buchstaben C, allerdings nicht bei Cassidy. Die beiden Schwestern firmieren unter dem Namen Coco Rosie. Oma kommt zu Besuch und schenkt mir ein Malbuch. Und sind wir dann bei Oma zu Besuch, kriegt sie ein Riesenrätselbuch. Oma kommt zu Besuch und schenkt mir ein Malbuch. Und sind wir dann bei Oma zu Besuch, kriegt sie ein Riesenrätselbuch. zu Besuch und schenkt mir ein Malbuch. Und sind wir dann bei Oma zu Besuch, kriegt sie ein Riesenrätselbuch. Statt Brezeln backen und Schnitzel braten, sitzt sie im Garten beim Rätselraten. Statt Brezeln zu backen und Schnitzel zu braten, sitzt sie im Garten beim Rätselraten. Ich male mir mein Leben aus und Oma bleibt nun zu Haus. Oma kommt zu Besuch und schenkt mir ein Malbuch. Und sind wir dann bei Oma zu Besuch, kriegt sie ein Riesenrätselbuch. Zwei Songs von Harald Sack-Ziegler, zu finden auf einer Art Best-of-Zusammenstellung mit Harald Sack-Ziegler-Songs aus den 80er und 90er Jahren. Die wunderbare Sammlung heißt Punkt und wurde in diesem Jahr von dem Berliner Label Staubgold veröffentlicht. Harald Sack-Zieglers Musik wird nicht nur hier, sondern auch im Ausland geschätzt, so empfiehlt zum Beispiel die englische Avantgarde-Musikzeitung The Wire immer wieder die Platten von Harald Sack-Ziegler und das zu Recht. Auch die nächste Musik entstand in Köln. Ja! Pigalle! Pigalle! Das ist die große Hagelfalle mitten in Paris! Jawohl! Pigalle! Pigalle! Das ist die große Hagelfalle mitten in Paris! Pigalle! Pigalle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Da sieht man Türken, Inder, Perser und Chinesen, Wer auf der Welt was auf sich hält, ist da gewesen. Pigalle, Pigalle, so heißt die große Mausefalle mitten in Paris. Holala, ich bin da, in der herrlichen Stadt an der Seine. Oh, ich finde Paris ja so schön. Komm, Johannes. Doch heute Nacht hab ich was Tolles gesehen. Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Pigalle, Pigalle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Da sieht man Dänen, Deutschen, Schweizer und auch Schweden, die dann ein Leben lang von dieser Reise reden. Oh, Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Oh la la, ich war da. Gern denk ich zurück an die Zeit. Bin zu jeder Beratung bereit. Wer was wissen will, dem sag ich Bescheid. Pigalle, Pigalle, das ist die große Haifischfalle mitten in Paris. Pigalle, Pigalle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Da sieht man Menschen aller Nationalitäten. Das rollen D-Mark, Dollars, Franken und Peseten. Oh, Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Thilo Busch und etwa 15 Kinder des Kinderladens Bernhardstraße in Köln waren das, mit einer mehr als kongenialen Coverversion des Bill Ramsey-Hits Pigalle. Die Aufnahme entstand Mitte der 80er Jahre anlässlich der Einschulung der Kinder in die Grundschule. Die Kölner Elternselbsthilfe führte den Kinderladen und jedes Jahr spielte und sang Thilo Busch mit dem nachwachsenden Jahrgang zur Einladung, zur Einschulung, und wer wollte, konnte die Aufnahme davon auch als Souvenir mit nach Hause nehmen. What do you mean by this? What do you mean by this? What do you mean by this? What do you mean by this? What do you mean by this? What do you mean by this? What do you mean by this? What do you mean by this? I don't know what I you mean. Know what you mean. Some kind of thing. What are these things like? What are these things like? What are these things like? I don't know what I mean. Ich glaub, ich bin heute nicht ganz echt. Und darum wird das Stück so seltsam. Eins, zwei, drei, vier, sechs, fünf, sechs, neun, sieben, acht, zwölf, neun, zehn. Oh, oh, oh. gezwungen sich vereint. Blühen Glanze dieses Glückes, das die Sonne schön genießt. Blühe Deutsches scheint über Deutschland, Vaterland. Das waren Souvenirs aus dem Jahr 2000. Eine Gruppe von vier befreundeten Musikern hatte sich für dieses Jahr vorgenommen, dass jeder jeden Tag ein kurzes Stück Musik erfinden und aufnehmen sollte oder sonst ein anderes spannendes Klangerzeugnis herstellen sollte. My Year 2K heißt das Projekt, abgekürzt auf Englisch MY2K. Und das stand natürlich für mein Jahr 2000. Zu hören waren Einträge aus den akustischen Tagebüchern von Carsten Schulze, dem Initiator des Projektes aus Düsseldorf, und von Michael Peters. Von Carsten Schulze kamen die Vokalbeiträge inklusive der genialen Umarrangierung der beiden Nationalhymnen der DDR und der BRD und das Gitarrenstück und die Holzbläser-Episode unter anderem kam von Michael Peters. Wenn der Wahnsinn Flammen Ich mag die Engel kurz vor dem Fall, Diamanten aus dem All. All das mag ich, all das mag ich. Aber hier leben, nein, danke. Aber hier leben, nein, danke. Ich mag die Spiegelung der Luft, und wenn die Sehnsucht nie verpufft, den Glanz des Lebens in einem Tag. Ich mag den Zweifel, der an mir nagt, wenn meine Angst mich schnell verlässt. Ich mag den Tanz, das Idiotenfest, wenn wir irren, nachts im Kreis, eine Bewegung gegen den Fleiß. All das mag ich, all das mag ich, aber hier leben, nein, danke. Nein, danke. Frankfurt banks down to the mine. Folks will tell you things are fine. Watch the grapes grow, taste the wine. Hamburg men, they love the sea. The tide brings in democracy. Spend their money like it's free, buying everything they see. A brand new day. Hard work brings good things their way. They speak like the Saxon kings. Every time a church bell rings, Munich folks are awful proud. They drink too much, they talk too loud. Make movies about her and him. Everyone looks just like them. Oh Lord, what can I do? I got a hole in my old shoe. I can't walk on, I need a car, 'cause Germany has gone too far. Show grace, they're lost and looking for their face. They got spunk and energy, endless possibility. Come this Christmas, try to be good boys and girls on Santa's knee. Tell him what you'd like to see underneath your Christmas tree. Lieber guter Weihnachtsmann, ich wünsche mir ein Haus, ein Auto, eine Versicherung für beides, eine medizinische und eine Zahnversicherung, Geld für Strom, Gas, die Miete, Air Condition, Aktien, Privatclubs, Chauffeure, Sekretärinnen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Steuern, viele, viele Steuern. Ein iPod, ein Notebook, ein Handy, den Friseur, das Make-up, Therapien, viele Therapien, Lebensversicherung, Grabstätte und Begräbnis. Come this Christmas, try to be good boys and girls on Santa's knee. Tell him what you'd like to see underneath your Christmas tree. Lieber guter Weihnachtsmann, ich danke dir für folgende Geschenke. Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe, Gewaltverbrechen, Regierungs- und Wirtschaftskorruption, ein Rechtssystem, das Recht spricht für Geld, Drogen, Waffen, Epidemien von Geschlechtskrankheiten, Pornografie, eine hohe Selbstmordrate, Depression und Hoffnungslosigkeit, geistiger Bankrott, eine egozentrisch paranoide Gesellschaft, religiöse Heuchelei, Krieg und den Glauben an den Krieg, Anbetung der Jugend, Anbetung des Ruhms, Anbetung des Geldes. Das war die Soundcheck-Ausgabe vom 17. Dezember 2005. Sie geht fast zu Ende. Sie präsentierte musikalische Glanzlichter des Jahres. Und das waren zwei Lieder mit Befindlichkeiten aus dem Leben in Deutschland. Los ging's mit einem Song von Tokotronic, Aber hier leben, nein danke, zu finden auf einer bemerkenswerten Sammel-CD mit dem Titel I Can't Relax in Deutschland. Danach gab es einen ironisch bissigen Kommentar über den German Way of Life von einem häufigen Gast in Deutschland, von Mitch Ryder aus Detroit. Und in der Spiegelung gab es auch etwas, was man über den American of Life vielleicht vermuten könnte. Der musikalische Wunschzettel von Mitch Ryder heißt The Wish List, wurde in diesem Herbst in Berlin aufgenommen und erscheint Anfang nächstes Jahres auf dem neuen Album von Mitch Ryder. The Acquitted Idiot heißt es, der freigesprochene Idiot. Die nächste alljährliche Mitch Ryder-Tournee beginnt Ende Januar 2006 und dauert einen Monat und darauf freue ich mich schon. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch eine weitere bemerkenswerte Stimme. Es ist die von Ralf Peters mit einer Neuinterpretation am Urgrund der Musik von Der Mond ist aufgegangen.